Das war Musik von George Fitzgerald, einem Engländer, der in Berlin seine Zelt aufgeschlagen hat. Fading Love heißt sein gerade eben erschienenes Album. Davon hörten wir den Song Knife to the Heart. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von Mary Boo State. Django Django sind dabei. Da gibt es was von Modestep, außerdem John Andrews and the Johns. Und hier aber erstmal Elektronisches aus Kanada mit Bob Moses. Time, time, time, it's a poison. 'Cause you and I forgotten that love, love, love is a put on. And time, time, time only goes on. Moses sind eigentlich sonst eher elektronisch unterwegs, können aber auch mal ein bisschen die Vögel zwitschern lassen und das akustisch angehen, das Ganze. All in All heißt eine Platte von Bob Moses. Tom Howie und Jimmy Valance stecken dahinter, die kommen eigentlich aus Kanada, wohnen aber inzwischen in Brooklyn, New York. Und auf diesem Album All in All, da gibt es kompiliert diverse Singles, die sie bisher veröffentlicht haben und mehr so eine kleine Compilation sozusagen. Eigentlich eher elektronisch und clubtauglich, aber wie gesagt, auch eben gerade so ein Song zum runterkommen. Und der hieß, ich muss nochmal nachschauen gerade ganz kurz, Hands to Hold, und das Ganze dann in der Akustikversion. Nicht akustisch, sondern ziemlich laut und krachig unterwegs sind The Very Best auf ihrem neuesten Album Makes a King. Hier die Band mit Guju Guju. Guju, Guju, das waren The Very Best, eine Co-Produktion aus Schweden und Malawi. Und auf der Rückseite dieses Albums steht ein schöner Text geschrieben. Ich lese das mal vor. This album is best enjoyed with the wind in your hair, rain on your face, thunder over the mountains, sand between your toes and cold beer in your hand. Because this is how this record was made. Also in so einer kleinen Hütte aufgenommen, irgendwo an so einem malawischen See, ganz entspannt. Und ja, diese Entspanntheit kommt auch rüber bei vielen der Songs auf diesem Album The Very Best. Früher waren sie mal auch ein bisschen chartstauglicher vielleicht. Das haben sie abgelegt und haben sie auch eigentlich gar nicht nötig, dort irgendwie nach Verkaufszahlen zu schielen. Na klar, persönlich wahrscheinlich, aber ich glaube, musikalisch ist das ziemlich spannend, was The Very Best hier auf die Reihe kriegen auf ihrem neuesten Album Makes a King. Weiter geht's hier beim Sunday Service mit Django Django. Together you lifted your head. How would it feel? Break the Glass hörten wir von Django Django. Die Band aus London hat gerade eben mit Born Under Saturn ihr zweites Album veröffentlicht. Nicht mehr ganz so die Spielfreude wie auf ihrem Debütalbum vor 2-3 Jahren, aber trotzdem noch das gleiche Fahrwasser, irgendwie so ein bisschen Indie-Rock mit Psychedelik und Elektronik so ein bisschen verfeinert und klingt so ein bisschen nach dem, was man von der Beta-Band kennt. Kennt ihr vielleicht noch die Band, schon seit langem aufgelöst, aber Kopf damals oder Mitwirkender war damals John McLean und der Bruder hier, David McLean, der kleine Bruder, der spielt bei Django Django auch mit und ja, die Platte ist nicht schlecht, aber kommt auch nicht an die Erwartungen ran, die man vielleicht hatte. Immer ein Problem, wenn Bands vielleicht zu Anfang eine zu tolle Platte machen und dann ja, das nicht mehr erfüllen können. Vielleicht sollte man langsam sich steigern und nicht mit einer Steigerung anfangen oder mit dem Besten anfangen und dann langsam immer schlechter werden. Aber ich glaube, das kann man sich auch nicht aussuchen als Künstler. Ich habe immer gut reden natürlich mit meinem Geschmack. Ich glaube, naja, wenn man da selbst vorsteht, ist, glaube ich, hat man einen ganz anderen Blickwinkel natürlich. Nochmal hier ein Song von Django Django, The Life We Know. Schön perkussiv gemacht, das Ganze hier. The Life We Know hörten wir, ein Song von Django Django, Born Under Saturn. Nein, Born, nicht Burn, nicht verbrannt, sondern geboren. Born Under Saturn heißt das neueste Werk dieses eigentlich ganz sympathischen Projekts aus London. Mary Boo State sind zwei Herren, die auch aus England kommen. Chris Davids heißt der eine und Liam Ivory der andere. Das ist so die typische Geschichte eigentlich. Zwei Jungs lernen sich kennen in so einem kleinen Kaff, schon zur Schule, zu Schulzeiten, haben Leidenschaft für Musik und so weiter und so fort. Und jetzt ist daraus Marybou State entstanden. Die machen Musik, die auch elektronisch klingt, aber irgendwie auch dann nicht unbedingt jetzt, natürlich nicht Techno ist oder sowas, aber schon irgendwie so ein bisschen den Song auch zu pflegen weiß. Habe ich schon den Namen genannt des Albums? Portraits heißt es, das Debüt von diesen beiden Jungs. Und bei einigen Songs haben sie Gäste auch dabei an den Mikrofonen. Zum Beispiel hier bei The Clowns ist Pedestrian zu hören. Von Marybou State hörten, waren das gerade und an den Vocals Pedestrian zu hören mit einer sehr souligen Stimme und ja, die Musik so ein bisschen Piano-House fast, ne? So ein paar Piano-Tupfer dabei, so House-Beat. Aber ich frage mich, ist es noch Elektroniker, ist es schon Pop, was hier Mary Boo State macht auf ihrem Debütalbum Portraits? Das ist wirklich sehr schön geworden bei einigen Songs, vor allen Dingen die, wo sie halt Gastsänger und Sängerinnen dabei haben. Auch der nächste Song von eben diesem Album. Und da ist Jono McCleary zu Gast an dem Mikrofon. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat auch schon ein, zwei tolle Songs veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob er auch schon eine Platte draußen hat, richtig, aber ich kenne zumindest ein paar Songs von ihm, die wirklich, muss ich sagen, ziemlich großartig sind. Und auch der hier wird veredelt von Jono McCleary. Wir hören Mary Boo State mit dem Song Say More. Before we fall, settle down, I do it all for a change. We're going through it again on our own separate ways, and I need to relate. Say more. I'd like to see in your heart and soul. It's enough to make you turn away. Memories old. They're saying freedom is not staying still enough to. Settle down, I do it all for a change on our own separate way, and I need to relate. Say more, I like to see in your heart and soul. It's enough to make you turn away. Memories old. Ihr hört den Sunday Service mit gerade eben ziemlich schrägem Zeug, wie ich finde, aber das finde ich gut, muss ich zugeben. John Andrews and the Johns hörten wir mit dem Song Don't Spook the Horses von dem Album Bit by the Fang. Und diese Platte hier ist Platte der Woche beim Sunday Service, weil irgendwie momentan zwar viele Platten rauskommen, aber ganz ehrlich, so richtig viel kickt mich da nicht. Und da finde ich so extravagante Geschichten wie gerade eben John Andrews and the Johns dann schon irgendwie charmant und spleenig genug, dass man das mal hier so ein bisschen hype könnte. Also tue ich das mal. John Andrews ist Musiker bei einigen bekannten Bands, zum Beispiel bei den Woods spielt er mit, eine Band aus New York, da ist er Schlagzeuger. Bei Quilt, nein, da ist er Keyboarder, andersrum war das nämlich. Bei Quilt, auch eine Band aus New York, da ist er der Schlagzeuger. Also man kennt ihn von diversen, zumindest zwei tollen Indie-Bands und seine Band The Johns, also John Andrews and The Johns ist ja hier der Künstler. The Johns gibt's gar nicht, die sind imaginär und von ihm ausgedacht. Er macht alles selbst, die Tasten hauen, die Gitarren spielen, die Drums spielen und so weiter und so fort. Und man hört auch an, dass es alles ein bisschen DIY und selbstgemacht ist, aber das macht auch gerade diesen Charme aus. Hier kommt er nochmal mit Peace of Minds. Das so ein bisschen schräg aus, der Song Peace of Minds, das war John Andrews and the Johns. Und ja, er hat angefangen, diese Musik zu schreiben, John Andrews, vor 2 Jahren. Damals hat er noch bei der Heilsarmee gearbeitet, zumindest mal irgendwie so einen Job gehabt oder ausgeholfen, wie auch immer. Und dann aber nie Zeit gab, das Ganze zu Ende zu bringen, weil er dann mit seinen Bands auf Tour war, mit Quilt, die eine tolle Platte rausbrachten letztes Jahr, und den Woods, mit denen ging es eigentlich genauso. Beide ziemlich bekannt, zumindest in Indie-Kreisen und mit tollen Platten am Start. John Andrews macht musikalisch was ganz anderes, wirklich super Lo-Fi, was er hier macht, sowohl vom Songwriting her, ziemlich DIY-mäßig, als auch von den Aufnahmen her. Und ja, das ist charmant. Bit by the Fang heißt dieses Werk hier von John Andrews and the Johns, und das ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Ein weiterer Song hier zu hören mit Angel. Tja, das Rumgeier mit dem Tape-Recorder, das ist hier Programm bei John Andrews and the Johns. Sehr ruhiges Stück, nur mit Klavier. Angel hörten wir gerade vom Album Bit by the Fang. Platte der Woche hier beim Sunday Service. Dieses, ja, schöne Kleinod an Musik. Weiter geht's hier mit elektronischem Zeugs, und zwar mit einer Band namens Mode Step. Das waren Mode Step mit dem Song Rainbow featuring The Party Squad. Mode Step kommen aus London und sind die Bassjäger des Dubstep, wie es so schon heißt hier im Platteninfo. London Road ist das zweite Album dieser Band und Dubstep, das Motto, was hier hochgehalten wird, aber auch irgendwie ziemlich kommerziell ausgestattet. Kann mir gut vorstellen, dass das in den Clubs ziemlich gut ankommt. Für zu Hause hören, glaube ich, ist es zumindest nicht meine Baustelle, obwohl vielleicht so richtig laut und krachig. Warum auch nicht? Kann man vielleicht auch doch mal ausprobieren. Die Songs sind schon ziemlich strange manchmal gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin nur so gedacht habe, ob es wirklich so ist. Ich habe gedacht, so, das hätten jetzt auch Rage Against the Machine sein können bei einigen Songs, weil da so die Gitarren reinhauen und das dann wieder so krachig wird. Ist schon eine ziemlich spezielle Platte hier, London Road von Mode Step. Beim Sunday Service geht es weiter mit einer Dame namens Eileen Jewell, die kommt aus den USA und hat mit Sundown Over Ghost Town eine Platte veröffentlicht, in der wir mal reinhören mit dem Song Rio Grande. This place plays tricks on me. I don't know why I'm here. So peaceful and serene, but only bring Das klang hier verdammt nach den Cocteau Twins, das waren sie aber nicht. Das waren Bernard and Edith. Hinter Bernard und Edith verbergen sich Greta Carroll, das ist Edith, und Bernard, das ist Nick D-Lab, warum die sich so nennen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen die beiden aus Manchester und mit Jam haben sie gerade eben ihr Debütalbum veröffentlicht. Und der Song Crocodiles gerade eben, so als Blaupause für den Rest des Albums, ist wirklich sehr nach diesem ganzen ehemaligen 4AD-Zeugs klingt, also nach Cocteau Twins und ähnlichem aus der damaligen Zeit. Das waren so die 80er, ganz, ganz, ganz, ganz lange her. Ja, letzter Song für heute beim Sunday Service kommt von Rangel Klotz, das dänische Elektropop-Duo veröffentlicht gerade eben mit Straight Jacket ihr neues Album. Da hören wir mal rein mit dem Song Schoolgirls und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bedanke mich bei euch wie immer mal fürs Zuhören.